Komm zu dem Heiland, komme noch heut. Folg seinem Wort, jetzt ist es noch Zeit. Er ist uns nah zum Segnen bereit und ruft so freundlich, komm. Herrlich, herrlich wird es einmal sein, wenn wir ziehen von allem Ruß und Rein in das Gelobte. Einmal sah.